Also ihr habt ja da wahnsinnig viele Brände gebraucht. Kann mal euch einer von euch sagen, was das überhaupt so Spread und Crack und Lamer und weiss ich was. Mal einfach verschiedene Begriffe erklären, die ihr in dieser Sendung werdet brauchen. Ja, also wie gesagt, der Spreader, das ist eigentlich auch noch eine recht wichtige Aufgabe. Und zwar ist seine Aufgabe, einfach, ja, mit den Leuten einfach zu reden, oder? Mit unseren Kontakten, die wir kennen und so. Und mit denen einfach auch zu täuscheln. Also unsere Demos, die wir programmiert haben, so. Einfach mit denen zu täuscheln und, ja, einfach rauskommen mit den Leuten. Ein Crack, das ist, einfach ein legales Spiel, das auf dem Markt ist. Von dem tut man einfach den Kopierschutz entfernen, dass jeder kann normal für sich kopieren und nicht muss das ganze Spiel zahlen. Original, das originales Spiel, oder auch Anwenderprogramm kostet zwischen 60 bis zu die 150 Franken. Und ich meine, wenn es natürlich cracked ist, also Kopierschutz entfernt, kann das jeder gratis und für auch billig zum Teil überkommen, einfach von anderen Leuten. Wie macht das denn da, wenn also ihr jetzt zum Beispiel ein Programm würdet schreiben und schützen würdet, was würdet ihr dazu sagen, wenn es die anderen würdet cracken und eben dann einfach den anderen zur Verfügung stellen? Ja, das ist schon recht so. Weißt du, was vielleicht könnt ihr, bevor man die Stimmen ein bisschen besser kennt, einfach sagen, ich bin der Hans oder was auch immer noch passieren. Ja, das ist wieder der Stress. Also, ja, das lässt sich nicht gross verhindern, dass das Spiel oder was auch immer dann cracked wird. Das ist halt so in der Szene. Und wir haben eigentlich nichts dagegen, dass das so ist und das cracked wird. Im Laufe der Sendung werden wir die Begriffe wieder hören. Und wenn ihr also einen englischen Begriff braucht, dann tun wir immer gerade versuchen, nachher zu erklären, was es ist. Jetzt sind ihr ein Club. Wie wird man eigentlich Mitglied von so einem Club? Ja, also man muss zuerst mal, also ich bin der Philipp, man muss zuerst mal etwas können, also entweder man macht zum Beispiel Sounds wie ich, oder man programmiert relativ gut, oder ja, man tut spreaden und swappen, man kennt viele Leute, und ja, eben, man muss zuerst die mal kennen, und dann, ja, wir werden jetzt vielleicht nicht gerade jeden aufnehmen, der jetzt Lust hat, zu uns kommen, und wir rühren vielleicht auch, ja, so schlimm es jetzt auch tönt, wieder mal ein paar raus, wenn es relativ wenig machen, also keine Productions machen und so. Was heisst das Productions? Also zum Beispiel für dich jetzt Sound und für dich wäre das Grafik und so, oder? Jetzt, wenn eine Lusigkeit wird, wer sagt das da? Ja, also das letzte Mal habe ich das übernommen, da haben wir den Fabi rausgerührt, so Grafiker, also er hat sich so geschumpfen, hat einfach schlimme Sachen produziert und da haben wir das abgesprochen gehabt, so ein Meeting, sprich Treffen, wo wir gehabt haben. Ja, und niemand zu will machen, und ich so gemacht, angelötet, ciao, bist du draussen, oder? Ist das ganz knallhart, so, in der Branche, in der ihr da tätig seid? Ja, klar, also, ich meine, wenn einer nichts leistet, oder, dann hat er nichts zu suchen bei uns, also, ist ein bisschen hart vielleicht, aber, es ist halt so, oder? Wie viele Stunden tun ihr denn so täglich, also im Schnitt, wenn ihr sagt, ja, die anderen leisten nichts und so, also, ihr leistet dann wohl etwas, oder wie sind ihr so? Pro Tag ungefähr so ein Computer? Ja, also es ist ganz unterschiedlich, was man, ob man jetzt in die Schule geht oder sonst noch irgendwo schafft. Also mir ist es zwischen, wenn ich Zeit habe, zwischen einer halben Stunde und zum Teil bis zu vier Stunden. Das ist, es kommt auch darauf an, was man gerade macht, wie ich jetzt Sounds mache oder sonst viel neue Discs bekomme. Als wir vorher sind etwas trinken, haben wir gesagt, es gäbe so richtige Kriege zwischen diesen Gruppen und so. Und die Lamers, wo man so würde schräg oben runter schauen, sind die Beginners und so. Was sind das da für Kriege? Ja, das ist einfach so, wenn eine Gruppe immer grösser wird, also immer mehr leistet, immer mehr Mitglieder hat, über die ganze Welt zerstört, dann kommt es automatisch gerade, dass man auf Leute, die noch nicht so viel machen können, ein bisschen runter schauen, oder? Ja, und dann ist klar, dann bezeichnen wir die als Lamers, so Schimpfwort in der Szene, das heisst halt einfach, kann nichts, oder? Ja, und es gibt einfach Gruppen, die werden immer hochnäsiger, oder? Wir wollen jetzt da keinen Namen nennen. Aber so wie das vorher getönt hat, sind ja, wir am besten Weg dazu. Ja, nein, so ist es doch nicht ganz. Und wir wollen doch eigentlich ein bisschen eine neutrale Gruppe bleiben in dem Sinn, oder? Und ja,